Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 10 kurze Rückmeldungen noch zu gestern. Ein Fax habe ich bekommen. Hallo Domian, mein Name ist Käthe. Ich bin 75 Jahre alt. Zu deinem Thema gestern, durchgeknallte Alte. Mir hat darin der Aspekt Sexualität gefehlt. Ich zum Beispiel habe im Alter von 70 Jahren zum ersten Mal ein Gruppensexerlebnis gehabt. Wir waren zwei Frauen und zwei ältere Herren. Ist passiert nach einer Mosel-Weinschifffahrt. Seitdem treffen wir uns regelmäßig. Einer von den Herren ist aber leider voriges Jahr verstorben. Mach weiter so, deine Käthe. Leider hat die Käthe keine Telefonnummer angegeben, sodass wir sie natürlich gerne angerufen hätten. Und ich hätte mich sehr gerne mit ihr unterhalten. Nun denn, schönen Gruß an Käthe und euch viel Spaß. Michael, ist ja erst heute Nacht. Ja, Taschen. 38 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, was ist dein Thema, Michael? Ja, mein Problem ist, ich habe eine Freundin, die ist 12 Jahre jünger wie ich. Ja. Und bin tätig auf dem Bau halt und sie will immer halt, wir sind 2,5 Jahre zusammen. Mhm. Und sie will halt seit voriges Jahr halt immer mehr Sex, also viel Sex von mir halt fast die Woche 3-4 Mal. Und da habe ich ein richtiges Problem halt mit, weil... Du müde nach Hause kommst? Ja, so zum Beispiel. Ich komme halt vom Bau halt, stressig auf Arbeit halt und ich muss halt dann mit ihr mal Sex haben halt und hab das Gefühl, dass ich sie nicht befriedigen kann oder sowas oder ich mache irgendwie was falsch. Also sie will, was hast du gesagt, 4-mal in der Woche? Ja, also mindestens, ja. Also wenn das reicht fast nicht. Am Wochenende kommt dann halt auch noch dazu. Geht ja noch. Ich hatte hier schon Gesprächspartner, Männer, die mir erzählten, dass ihre Frauen am Tag 4-mal wollten. Ja, das ist ja super, aber ich muss teilweise körperlich schwer arbeiten. Ja, ja, verständlicherweise, dass man dann nicht... Sie hat schon zu mir gesagt, ich kann sie nicht, ob ich sie nicht richtig befriedigen kann und das ist halt das Problem. Wie ist das denn, Michael, wenn ihr dann miteinander schlaft? Hast du den Eindruck, dass das richtig gut ist und dass ihr es auch richtig gut gefällt? Ja, also sie kriegt halt ihren Orgasmus und ich kriege auch halt meinen Orgasmus. Was ist ja mein Mann, dann mache ich mit ihr 2 Stunden Sex oder so. Mhm. Ja, und dann irgendwann ist ja mal bei irgendeiner die Luft raus und dann sagt sie halt, naja, war das halt alles oder kannst du nicht mehr richtig und so und hab echt ein Problem mit. Hast du den Eindruck, hast du den Eindruck, dass es bei ihr mehr wird, je länger ihr zusammen seid, dass sie begieriger wird? Ja, ich denke doch, ja, manchmal ist es schon richtig gut, ja, also richtig heftig und dann ist irgendwann die Luft bei mir raus und dann halt, da habe ich das Gefühl, dass sie immer noch könnte und immer weiter und das, also wie gesagt, das macht mich richtig kaputt und deswegen habe ich bei dir angerufen. Ja. Vielleicht kann mir da mal einen Tipp geben von den Zuschauern oder Mithörer oder so. Wie ist es denn eigentlich am Wochenende, wenn ihr zusammen seid? Liegt ihr nur im Bett? Nee, das nicht halt. Wir machen auch Sachen zusammen, aber abends dann halt jetzt richtig los. Dann wird das, sie hat eine kleine Tochter, die wird halt mitgebracht. Die liegt dann früh im Bett halt, macht sie dann fertig. Und dann geht's halt durch die Kuschelphase oder sowas. Und, naja, und wenn dann nicht mal, wenn ich dann mal nicht so in Form bin oder keinen Bock habe auf Deutsch gesagt, naja, dann ist sie bockig oder dann sagst du, dann fahr ich zu einer Freundin oder so. Das ist schon heftig und das macht mich richtig kaputt. Ja, also Ich kann fahren zu kauen. Ich finde, wenn ihr 2 Jahre zusammen seid und du hast einen harten Beruf, der dich auch schlaucht und stresst und körperlich auch beansprucht, finde ich, dass 4-mal eigentlich auch langt in der Woche. Ja. Eigentlich wundert es mich, dass sie das so von dir abverlangt. Ja. Auch wenn sie Bock drauf hat, kann man sich ja auch ein bisschen zurückschrauben. Man muss ja noch nicht alles ausleben, was so in einem drin ist. Ne? Ja, ist schon richtig, aber ich denke mir vielleicht, wir sind ja nicht so viele Jahre auseinander, dann bin ich auch kein alter Mann oder so. Aber ich habe echt das Gefühl, ich kann sie nicht mehr befriedigen. Ich glaube, das hat mit dem Alter in dem Fall nichts zu tun. Michael, du bist keine 78 oder 88 oder so. Und selbst da können das die, gibt es Männer, die dann noch so draus sind. Aber du bist 38 und sie ist 26, ne? 24. Ich glaube, das ist keine Sache des Alters. Ja, aber weißt du, das macht mich richtig fertig. Ja. Also ich denke, ich mache da irgendwie was falsch im Sex, aber sie sagt ja, und sie beklagt, ich frage sie, ist da irgendwie, willst du mal was anderes oder willst du mal was aus? Sie beklagt sich ja nicht, sie hat das alles tut, weil sie braucht wahrscheinlich immer mehr, ich weiß nicht, was da los ist. Wie weit wärst du denn bereit, etwas auszuprobieren? Auch ungewöhnliche... Ja, ich würde schon eine Sache mitmachen, klar, warum nicht? Also Stichwort Swingerclub, würdest du es mitmachen? Naja, klar. Hast du es ihr vorgeschlagen? Naja, Nein, nicht ganz. Nee, eigentlich nicht so getraut. Dann mach doch mal. Also ich meine, wenn du damit keine Probleme hast, vielleicht ist das für sie auch eine ganz interessante Inspiration, das mal mitzumachen, dass ihr zusammen dahin geht. Und wenn ihr beide mit einverstanden seid, ist dem ja nichts einzuwenden gegen. Naja, klar, ist eine Idee vielleicht, ja. Und muss man mal probieren. Ja. Ist denn eure Beziehung, ist die denn an sich gut? Würdest du sagen, ist ein funktionierendes Liebesverhältnis? Also was Gefühle angeht, Seele angeht? Ja, also da stimmt es 100%. Ja. Also sie ist auch eifersüchtig und alles sowas. Ja. Und, aber ich weiß nicht, warum das so seit jetzt ein knappes Jahr so extrem ist. Mhm. Also, ich hätte jetzt spontan von meiner Seite aus die Idee, ihr das mal vorzuschlagen, wenn du da auch interessiert dran wärst. Mhm. Dann können wir mal zuhören. Vielleicht ruft ja der ein oder andere mit einem ähnlichen Problem an, ob es vielleicht noch einen Tipp an dich gibt. Ja. Und die dritte Idee, die ich hätte, wenn es gar eure Beziehung zu stören scheint irgendwann. Ich denke mir, die fängt langsam so ein bisschen an. Ja, dann würde ich euch wirklich auch raten, mal für ein paar Stunden mal zu einer Paarberatung zu gehen. Ja, oder so, ja. Damit da mal ein Dritter beisitzt und das ein bisschen moderiert quasi. Ja, okay, mir hat das auch erstmal toll geholfen, dass ich mit dir darüber reden konnte. War schon erstmal super, ja. Ja. Weil ich kann ja da nicht zu meine Kumpels nehmen, das ist ja mal ein bisschen blöd oder so, ja. Und wenn ihr ins Fingerclub mal gegangen seid, rufst du mich nochmal an, erzählst du mir. Ja, mach ich, auf jeden Fall, klar. Michael, alles Gute. Okay, ich bedanke mich erstmal. Ja, tschüss. Tschüss. Morgen haben wir übrigens ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema peinliche Vorlieben. Und da möchte ich mit euch über peinliche Vorlieben reden. Vielleicht habt ihr bestimmte Popelrituale oder vielleicht pupst ihr beim Sex oder macht irgendwelche komischen Sachen, die einem eigentlich peinlich sind, aber es sind so eure Vorlieben und vielleicht wissen gar nicht viele Leute darüber oder ganz wenige. Oder niemand, und ihr könnt es mir morgen erzählen. Ich habe immer sehr viel Spaß an solchen Themen, und wenn ihr mir sowas offenbart. Also morgen heißt das Thema peinliche Vorlieben. Heute sind wir ganz offen, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Inge ist dran. Inge ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Inge. Ja. Dein Thema. Ja, es geht um Folgendes. Ich habe seit 5 Jahren hatte ich eine Beziehung, die ist ungefähr seit 2 Wochen ist die beendet. Mhm. Und es war im Endeffekt nachher nur Streit. War das eine heimliche Beziehung? Nein. Nein. Eine Beziehung mit einem Mann? Es war erst ein Bratkartoffelverhältnis, kann man sagen. Ein Bratkartoffelverhältnis? Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Was heißt das? Ja, das so gesehen nur sexmäßig erst. Ach so, das nennt man Bratkartoffelverhältnis. Ja. Wieder was gelernt. Bratkartoffelverhältnis. Ja. Aus der Ehe habe ich 2 Kinder. Ja. Und wir hatten schon mal versucht, ein bisschen zusammenzukommen. Und da hat er sich mit den Jüngsten von mir erst angelegt. Mhm. Also, dass er sich mit jemand anderem mit dem geschimpft hat oder gestritten hat. Er hat ihn beleidigt fast schon. Mhm. Und da habe ich dann einen Riegel vorgeschoben, habe gesagt, so nicht, sind meine Kinder. Und hast in der Beziehung gar nichts zu sagen oder auch nicht so weh zu tun. Inge, nur zur Klarstellung. Du warst von deinem Ehemann schon getrennt, als du diesen Mann kennengelernt hast, über den wir gerade reden. Genau. Ja. 5 Jahre warst du mit ihm zusammen, am Anfang war es nur Sex und hinterher wurde es dann offensichtlich mehr, wenn ihr so. Ja, und seit 8 Monaten haben wir zusammen Kind. Seit 8 Monaten Kind? Ja. Und jetzt seid ihr nicht mehr zusammen? Jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Warum? Weil er halt mit dem ältesten Sohn jetzt nicht zurechtkommt. Du hast wie viele Kinder? Insgesamt 3, vorher hatte ich 2. Ja, aus der ersten Ehe, die ersten beiden, wie alt sind die heute? Heute sind sie 12 und 14. Mhm. Also sie werden 13, dieses Jahr noch 13 und 15. Und der Älteste, das ist natürlich sehr pubertär jetzt und auch sehr aggressiv, manchmal erfordert auch heraus. Hast du denn die letzten Jahre mit diesem Mann auch zusammen gelebt, gewohnt? Nein. Das sollte so gesehen erst nach der, wir haben uns zum Abend dann zusammen gewohnt, als ich schwanger war. Also er ist erst eingezogen, nachdem das Kind da war. Mhm. In der Zeit bin ich umgezogen, er hat sich wieder um den Umzug gekümmert, er hat nicht geholfen und dann auf einmal war er von heute auf morgen, ist er bei mir eingezogen. Er hat so getan, als ob er zugehört und wollte meinen Kindern natürlich, den älteren beiden, natürlich befehlen. Naja, das geht natürlich nicht so auf von heute auf morgen. Aber die müssen sich doch eigentlich schon lange aneinander gewöhnt haben, durch Besuche. Gar nicht so weiter. Wenn, dann sind wir außerhalb manchmal gewesen, da habe ich die Kinder mitgebracht. Mhm. Aber so, die haben ihn ja kaum zu Gesicht bekommen. Wie lange hat er dann bei dir gewohnt? Oder wie lange habt ihr zusammen gewohnt? Nicht lange. Er hat fast 2 Monate. Zwei Monate nur. Mhm. So, und dann hat es richtig geknallt bei euch. Richtig, ja. Und du hast gesagt, ich mache es nicht mehr. Ja, weil er mir so gesehen, er wollte mich vor der Wahl stellen. Entweder weiß ich den Älteren richtig zusammen oder tritt ihm im Arsch, so wie er mit seinen Worten gesagt hat, oder er geht dann. Aber Inge, was ich nicht verstehe, ist, wenn du mit dem Mann so lange zusammen warst, dass du nicht in all den Jahren versucht hast, deine Kinder auch näher an ihn heranzuführen. Habe ich immer wieder versucht, immer wieder. Und immer wieder bin ich dann, hat er eine Zeit lang versucht und dann auf einmal hat er es abrupt abgebrochen. Also er war gar nicht so interessiert letztendlich daran. Er hat drei Leidenschaften. Alkohol, Fußball und Formel 1. Und die vierte ist Sex. Ja, kann man so sagen, ja. Mhm. Und er hat sich anders für sich auch nie ein Familienleben vorgestellt. Mhm. Und dann auf einmal hat er gesagt, als der Kleine dabei ist, müssen wir eine Familie werden, wollte mich auch heiraten. Und ich habe mittlerweile 5 Heiratsanträge, hatte ich abgesagt, wollte ich nicht. Weil ich habe gesagt, ich muss erstmal sehen, wie er überhaupt mit den Kindern zurechtkommt. Das rufst du mich heute an. Das heißt ja, das ist ganz aktuell eine Problematik für dich. Was genau? Es geht um die Taufe. Der Kleine soll jetzt am 27. getauft werden. Und dadurch, dass die Trennung ist und ich den Termin jetzt ohne ihn bestimmt habe, sagt er natürlich, er will nicht kommen. Mit welcher Begründung? Nur aus Trotz? Nur aus Trotz. Und er weiß auch, dass er mir damit wehtut. Und ich finde es so schön, also, und ich weiß nicht, wie ich ihn dazu bringen kann. Warum hast du, wenn ich das zwischenfragen darf, warum hast du den Termin nicht mit ihm abgestimmt? Weil es war keine Möglichkeit. Ich hatte ihn gebeten gehabt, vorbeizukommen, wenn der Pastor da ist. Und den Termin hat er nicht wahrgenommen. Achso, du hast ihm also die Chance gegeben, mitzubestimmen, wann der Termin stattfindet. Ja. Diese Chance hat er nicht genutzt. Dann hast du ihn informiert und... Ja, habe ich ihm gesagt, wann der Termin ist. Der Pastor wäre dann nochmal gekommen. Hätte auch nochmal mit dem Pastor reden können. Und da er keinen Taufpaten hat richtig, hat er gesagt, ich komme nicht. Dann ist es auch so ein interessantes Thema mit meinen Eltern, meine Schwester. Die wollen nichts mit ihm zu tun haben, weil er halt teilweise noch ein paar Stücke in Richtung Kinder gebracht hat. Dass er halt sehr schroff den beiden gegenüber wurde, allerdings nicht gewalttätig. Er hat keinen von beiden geschlagen, also das hätte ich nie und nimmer geduldet. Aber Inge, so wie du das jetzt darstellst, müsste man doch eigentlich sagen, dann kommt er halt nicht, wenn er zur Taufe des eigenen Kindes nicht kommt und sich da zickig verhält und trotzig, dann bleibt er halt weg. Ja, aber du kannst die Idylle und die Harmonie ja nicht erzwingen. Du hast das Deinige getan. Du hast ihm ja angeboten, mitzureden mit dem Pastor. Aber ich fände es so schön, wenn er kommen würde und ich weiß nicht, wie ich ihn dazu bringen kann, dass er wirklich zum Taufe seines eigenen Kindes kommt. Also er hat ja selber aus einer Ehe hat er ja einen Sohn. Und er hat keinerlei Berufsrecht zu dem. Er darf ihn ja nur mal sehen. Dein jetzt, dein Kind? Nein, er hat aus der ersten Ehe. Aber Inge, natürlich wäre es ja schön und vieles andere wäre sicher noch schöner. Wie oft hast du jetzt mit ihm darüber gesprochen, dass er doch kommen möge? Oh, verdammt viel. Das kann man schon nicht mehr zählen. Kann man nicht mehr zählen. Also kann man sagen, du hast das Menschenmögliche getan, ihn zu bewegen. Ich habe angerufen, er hat wütend aufgelegt, dann ging es wirklich noch hin und her, und jetzt seit neuestem hat er wieder versucht anzubinden, allerdings kann ich da nicht akzeptieren, dass er mit meinen Kindern nicht zurechtkommt. Das war ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich der Grund, weswegen du dich von ihm getrennt hast, dass er mit... Ja, er hat sich mehr von mir getrennt, weil ich halt nicht nachgeben wollte. Ich wollte meinen ältesten Sohn so gesehen nicht zurechtstutzen nach seinen Vorstellungen. Ich finde das auch richtig, wie du dich verhalten hast. Ja, ich kann auch nachvollziehen, dass du jetzt sehr traurig bist. Er versteht es nicht, dass ich mich vor den Kindern stelle. Weil ich bin der Meinung, Kinder brauchen Schutz und nicht Erwachsene. Ach, ich will dir mal sagen, wenn das ein ordentlicher Kerl wäre und wenn der dich wirklich geliebt hätte, hätte der auch deine Kinder geliebt. Und ihr hättet beide einen Weg gefunden, wenn ein 14-jähriger Junge ein bisschen Probleme bereitet, dass ihr das auch regelt zusammen. Ich glaube, so wie du es jetzt dargestellt hast, dass da auch wenig guter Wille da ist und dass das ein Ich-Mensch ist, der sein Ding durchziehen will und alles andere ist ihm bisschen egal. Habe ich ihn auch oft genug vorgeworfen, dass er halt sehr egoistisch denkt. Und bei allem Schmerz, nimm es jetzt so hin, wenn er nicht zur Taufe kommt. Wenn du jetzt so viele Dinge unternommen hast und so oft mit ihm geredet hast, dann ist es halt die bittere Wahrheit, dass er sein Kind bei der Taufe quasi im Stich lässt. Aber ja, dann ist es so. Das sind dann seine Vorwürfe, das ist ja das, was ich angeblich gewollt hätte, dass er ganz und gar von der Familie und von seinem Sohn getrennt wird. Ja, aber es ist doch völliger Unsinn, wenn du ihn ständig einlädst, da hinzukommen. Ja. Lass dich da nicht verrückt machen durch solche Sachen. Ich finde, du nimm es, wie es ist und hoffe darauf, dass er vielleicht irgendwann zur Besinnung kommt und sich zumindest ordentlich um das Kind auch kümmert. Ich hatte wenigstens gedacht, dass den Kleinen dann wenigstens der Vater ein bisschen erhalten wird. Mhm. Aber aus der ersten Ehe, da der Vater, der kümmert sich ja gar nicht um die Kinder. Feiert eure Taufe am 27. Und versuche das Schönste daraus zu machen für dich und deine Familie. Und nimm es, wie es ist, wenn es auch traurig ist. Ja. Leider muss ich wohl. Ja. Alles Gute für dich und die Kinder. Dankeschön. Und ich finde gut, was du entschieden hast. So muss man das auch dann machen. Anders geht's auch ja nicht. Das sind ja meine Kinder, das geht nicht. Natürlich. Alles Gute. Und ich finde deine Show wunderbar, also wirklich. Ich höre sehr oft zu. Ich danke dir. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt angerufen hatte. Ich danke dir herzlich. Ich auch. Auf Wiederhören. Danke dir. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Eine junge Dame mit dem Namen Jenny. 19 Jahre. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hallo Jenny. Du wirst wahrscheinlich oft gehänselt, oder? Weil du eine berühmte Namensvetterin hast, ne? Die auch Jenny heißt. Über die wollen wir gar nicht reden jetzt. Nee, also hänseln, das ist schlimmer mit dem Nachnamen. Also das ist noch schlimmer. Wie dein magst du den sagen oder magst du nicht sagen? Ja, klar, Robinson. Robinson? Crusoe Freitag. Das ist ja schräg. Du heißt Robinson mit Nachnamen? Ja. Das ist ja toll. Jenny Robinson. Du musst zum Film gehen. Oder eine Modelkarriere machen wir irgendwas. Ach nee, nicht. Und heute, meine Damen und Herren, präsentieren wir Ihnen Jenny Robinson. Klingt doch toll, ne? Oder wenn du bei Wetten das auftrittst, wenn Gottschalk dich dann ansagt und vorstellt. Aber wir wollen ja nicht über deinen Nachnamen reden, auch nicht über deinen Vornamen, sondern über ein bestimmtes Thema. Sag mal. Also, ich wollte erzählen über meine Alkoholallergie. Deine Alkoholallergie? Ja. Ja, erzähl mal, hab ich noch nie gehört. Ja, also das fing an, also früher habe ich immer so, wenn ich weg war, habe ich immer 2-3 Bier getrunken. Mhm. Und seit letztem Jahr Mai bin ich, wenn ich 2 Bier getrunken habe, bin ich immer umgefallen. Ach, wie ohnmächtig geworden? Ja, richtig ins Koma gefallen, dann höre ich auf zu atmen. Also ja, da ist dann nicht zu scherzen mit. Das ist nicht einfach mal so ein bisschen umkippen, sondern du sagst ins Koma. Nee, das ist richtig, dann Krankenwagen, Intensivstation. Ach du liebe Zeit. Immer eine Woche Krankenhaus. Wie lange liegst du oder lagst du dann im Koma? Also das war immer unterschiedlich. Also beim ersten Mal, da waren es glaube ich 8 Stunden. Mhm. Dann die nächste Mal, das wurde immer weniger. Und dann beim letzten Mal waren es auch nochmal fast der halbe Tag. Und dann war ich erst wieder oben auf der Station. Das heißt, es ist 3-mal bisher passiert? Nee, es ist schon 5-mal passiert. 5-mal passiert? Genau. 5-mal. Hast du Erinnerungen an diese Koma-Stunden? Ja, also ich kriege alles mit, also was so rund um mich geschieht. Mhm. Aber ich kann nichts machen. Also ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht antworten. Ach, du hörst alles? Genau, ich höre du alles. Du fühlst auch? Du hast ein, wenn man dich anfasst, das spürst du? Also man sagt immer, man hat mich gekniffen. Mhm. Ich habe es ganz leicht, habe ich es gemerkt, aber nicht so, dass es weh tat. Hast du die Augen zu währenddessen? Also das weiß ich nicht genau. Aber du hast keine visuellen Erinnerungen, also du hast keine Bilder an. Bilder habe ich nicht. Aber du kannst ganz präzise hören, während du in diesem komatischen Zustand liegst. Genau, also beim zweiten Mal war es so, dass man, also waren wir auch auf der Scheunenfete, und da hat man einen Krankenwagen gerufen, der mindestens von, 15, 20 Kilometer weiter Entfernung kam. Mhm. Und dann hat man auch gesagt, also wenn jetzt kein Krankenwagen kommt, dann müssen wir einen Hubschrauber rufen, sonst stirbt ihr uns unsere Hände weg. Und das hast du gehört? Das habe ich alles gehört. Nennt man das? Nennt man diesen Zustand Koma? Haben die Ärzte es so gesagt? Ja. Auch. Mhm. Also das steht auch in den ganzen Berichten, die zum Arzt weitergeleitet werden. War das für dich dann in der Sekunde oder währenddessen nicht, hast du nicht in einer panischen Angst nach dem Motto, ich kann nichts machen, ich krieg alles mit, aber vielleicht sterbe ich jetzt? Ja, man hat Angst. Mhm. Also man nimmt das nicht so wahr. Also man nimmt das schon wahr, aber man realisiert das nicht. Und wie ist dann das Gefühl, wenn du dann wieder aufgewacht bist? Also richtig zur Besinnung gekommen ist? Ja, also bis man richtig zur Besinnung gekommen ist, dauert natürlich erst, ne? Mhm. Aber ja, man fühlt sich nur noch müde, nur schlapp und dann schläft man erst einen ganzen halben Tag und danach ist man wieder komplett fit, als wäre nichts gewesen. Und dieses ist ausgelöst von 2-3 Bier? Genau. Warum hast du denn immer wieder Bier getrunken, wenn du, war dir das schon klar, dass am Anfang, dass da ein Zusammenhang besteht? Nee, das wusste keiner. Also bei den ersten 5 Malen, dann bin ich dann immer ins Krankenhaus gekommen und dann wurde zum Schluss wurde nur noch gesagt, ach, die schon wieder, am besten schlafen lassen. Ja, und dann bin ich zum Hausarzt gegangen, der hat mich überwiesen ins Krankenhaus zu verschiedenen Untersuchungen, ob das vom Kopf herkommt oder ob da Zucker im Spiel ist. Ja, und dann wusste keiner weiter. Und dann hat man mich gefragt, wie viel Bier ich so auf Partys trinke. Da habe ich so gesagt, ja, 2 Bier oder 2 Krefelder. Was ja nicht viel ist. Nee, das ist nicht viel. Ja. Also nicht so viel, dass man umfällt. Ja, genau. Ja, und dann dann war ich halt im Krankenhaus, dann bin ich auf mein Zimmer gegangen. Dann kam der Pfleger mit 2 Bettgittern. Und da habe ich nur gedacht, was ist jetzt los? Ja, dann wurden die Bettgitter drangebaut, ich sollte mich ins Bett legen. Und da wurden mir 2 Bier auf den Nachttisch gestellt. Ach. Die sollte ich trinken, innerhalb von einer Stunde. Also ein Experiment war das? Genau, also das war ein Versuch. Hatte man das mit dir nicht abgesprochen vorher? Also doch, man hat vorher gesagt, ja, jetzt kriegst du das Bier und... Hat man dir auch erklärt, warum? Weil man die Vermutung hatte, dass es da einen Zusammenhang gibt irgendwie? Ja, das hat man den Tag vorher schon geklärt und... Ach so. Ich wusste nur nicht, dass es jetzt vor zu dem Zeitpunkt auch eine komische Situation. Man liegt im Krankenhaus, im Gitterbett und zuppelt sich ein Bierchen, ne? Genau. So, was ist dann passiert? Ja, dann sollte ich 2 Flaschen Bier trinken in einer Stunde. Da habe ich das erste Glas getrunken und da war es schon vorbei. Da war ich nur noch am Lachen und ich konnte meine Arme schon nicht mehr bewegen. Ja, dann habe ich das zweite Glas Bier habe ich angefangen. Ja, und danach weiß ich nichts mehr. Also danach auch wieder. Bin ich unten auf der Intensivstation aufgewacht. Und seitdem weiß man, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Bier und deinen Anfällen, sagen wir es so. Genau. Also man weiß nicht, wovon das kommt, also irgendein Bestandteil, der im Bier enthalten ist. Und das nennt man dann auch Allergie? Genau, das ist eine allergische Reaktion auf irgendeinen Bestandteil, der im Alkohol vorhanden ist. Ich meine, jetzt wo du es weißt, ist es ja eigentlich okay. Es gibt ja viel schlimmere Allergien. Du verzichtest halt auf Alkohol, das ist ja nicht so dramatisch. Ja, nur, also es ist ja nicht nur speziell bei Alkohol, es ist ja auch in sämtlichen anderen Sachen, das ist in Medikamenten, Moncherie, in Soßen, in Restaurants. Ach so, also in solchen kleinen Dosen. Ja, also hat das auch schon. Kann das schon. Ach, das weiß man noch nicht. Das ist auch, nee, das weiß man nicht. Und das wollte ich auch nicht unbedingt testen. Na gut, aber du kannst dich ja dann letztendlich so verhalten, wie sich ein Alkoholiker verhält. Die müssen ja auch darauf achten, Leute, die trocken sind, dass sie überhaupt keinen Alkohol zu sich nehmen. Es gibt ja ganz viele Medikamente, die halt dann auch, die man auch anders beziehen kann als aufgelöst in Alkohol oder so. Genau, also ja, so stört mich das auch nicht, dass ich nicht trinke. Nimmst halt, isst halt keine Moncherie oder wie sie alle heißen. Genau. Und isst halt eine Nougat-Praline oder so. Ja, also schlimm ist das nicht. Ich dachte nur, ich erzähle das, weil... Ja, habe ich noch nie... Ich habe es noch nie gehört, wirklich, noch niemals. Ja, also ich kenne sonst auch keinen, der das hat. Auch so im Krankenhaus hat man vielleicht, also meine Eltern und ich haben zusammen gedacht, dass es vielleicht noch andere Leute gibt. Waren denn die Ärzte, die dich untersucht haben, auch sehr erstaunt? Oder gibt es das als Krankheitsbild schon, also dass so Insider das schon kennen und wissen? Also die Pfleger auf der Station haben das noch nie gehört. Aber die Ärztin, die da oben war, die hatte schon mal so einen Fall und deshalb ist sie da drauf gekommen. Also sonst wäre das heute, glaube ich, noch nicht raus. Macht dir das denn schon ein bisschen was aus, dass du jetzt nicht mehr in dir picheln kannst, wenn du mal auf einer Party bist? Oder sagst du, es ist eigentlich egal, ich kann auch Limonade trinken oder Saft oder sowas? Nein, also das stört mich absolut nicht eigentlich. Ja. Am Anfang war es schwer, weil da haben wir es nicht jedem erzählt und da wusste es keiner. Und dann ich finde auch sehr schwer am Anfang, wenn man das nicht einordnen kann. Ne? Das macht einem ja auch Angst. Man grübelt ja auch darüber, was habe ich für eine Krankheit, was ist los mit mir. Ne? Aber genau. du weißt ja, woran du bist. Ja. Ja, und dann am Anfang immer ja ein, kannst du doch. Und also das Nee, da musst du jetzt ganz streng sein. Ne? Genau. Auch nee, also jetzt seit letztem Jahr gar nichts mehr. Keine Praline, nichts erstmal. Nee, und seitdem ist auch noch nichts wieder passiert. Und so soll es auch bleiben. Genau. Liebe Inge, Inge hatten wir gerade, Jenny war das, Jenny Robinson, ganz genau. Alles Gute. Ja, kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Liebe Jenny, das machen wir jetzt bei dir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Alle anderen, bitte ich, die ein Autogramm haben möchten, ruft während des Tages diese Nummer hier an, diese 0800 5678 111 und dann bekommt ihr eins zugeschickt. Alles klar. Jenny, mach's gut. Ja, deine Sendung ist super, heute. Danke. Okay, ciao. Tschüss. Jana. Ohne Altersangabe steht hier bei mir. Wie alt ist denn Jana? Noch nicht volljährig. Schönen guten Morgen, Domian. Noch nicht volljährig? Was heißt das denn genau? Mein Alter möchte ich dir nicht sagen. Okay, dann hat das einen Grund und das will ich auch respektieren. Gott. Um was geht's, ja. Jana? Ja, ich wollte im Prinzip dir was erzählen und gleichzeitig Mädchen unter 18 und generell Mädchen und Frauen warnen. Mhm. Und zwar arbeite ich als Prostituierte. Mhm. Wie lange schon? Ein halbes Jahr jetzt. Ja. Und zwar kam das daher, dass ich Stress mit meinen Eltern hatte, vor 2 Jahren abgehauen bin. Mhm. Kein Kontakt besteht. Ich habe die ersten 1,5 Jahre bei meinem Freund gewohnt. Mhm. Die haben auch gar nicht dich gesucht oder Nein. sich um da dich bemüht? Nein, da war noch nie so eine richtige Beziehung zu meinen Eltern und auch umgekehrt nicht. Und von daher, ob ich gesucht wurde, ich weiß es nicht mal. Mhm. Vielleicht von der Schule aus oder so, aber keine Ahnung. Und auf jeden Fall war ich dann bei meinem Freund. Ja, und da hat sich Wir haben es irgendwann nicht mehr miteinander ausgehalten. Er hat mich rausgeschmissen. Mhm. Oh, und dann bin ich halt weiter getingelt, so von Ortschaft zu Ortschaft. Man hat es mir mit der Zeit auch angesehen, dass ich ziemlich fertig war. Und lagst auf der Straße quasi, ne? Ja. Hattest ja keine Wohnung. Man hat mir das halt angesehen, weil wenig gegessen, wenig geschlafen und so. Und dann wurde ich halt angesprochen. Wie das aussieht, ob ich eine Unterkunft bräuchte und ob ich Hunger hätte, und dann sind wir erstmal einen Kaffee trinken gegangen und haben was gegessen. Mhm. Und war ich natürlich im ersten Moment super happy. Mhm. Naiv, wie man dann in dem Moment ist, geht man natürlich auch mit und froh, Wärme, was weiß ich nicht alles. Mhm. Und im ersten Moment war dann natürlich auch dieses Geborgenheitsgefühl da. Mhm. Aber der Mann meinte es eigentlich nicht wirklich gut mit dir. Nicht wirklich, nein. Mhm. Das war ein Zuhälter. Ja. Mhm. Ich meine, er ist als vom Menschlichen gesehen ist er gar nicht mal so verkehrt. Also ich habe jetzt in der Zeit, wo ich in dieser Szene arbeite, Schlimmere kennengelernt. Arbeitest du heute immer noch für ihn? Ja. Ja. Der hat sich dann. Wann war dir klar, um was es geht? Hat er das relativ schnell erzählt? Ja, doch. Wie reagiert man da so als ganz junges Mädchen darauf, wenn man das dann plötzlich hört? Ja, wie habe ich darauf reagiert? Ich habe mir das natürlich gründlich durch den Kopf gehen lassen, weil ich habe sehr viele Schulden. Mhm. Und bei wem hattest du die Schulden? Du warst von zu Hause weg? Versandhäuser, Handyrechnung, zwei Gerichtsprozesse. Wie hoch waren denn deine Schulden, als du den Zuhälter kennengelernt hast? Da beliefen die sich auf knapp 25.000 Mark. Oh, das ist für ein junges Mädchen wirklich eine Stange Geld. Ja, das hat sich jetzt schon gemindert. Ja. Und dann hat er das vorgeschlagen. Ja. Hast du da gesagt, oh Gott, nein, das mache ich nicht? Oder hast du im ersten Moment gedacht? Im ersten Moment habe ich natürlich reagiert. Ja, was heißt, das war nicht mal eine wirkliche Reaktion, kann man sagen. Ich saß da mit offenem Mund und großen Augen. Mhm. Und habe jetzt gesagt, was will der überhaupt von mir? Bin ich jetzt im falschen Film? Stehe ich auf dem Bahnhof? Also es war so, als wenn mir jemand eine Sonne über den Kopf gezogen hätte oder so. Hast du denn dann doch relativ schnell zugestimmt oder gab es da Probleme zwischen euch beiden? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe zu ihm gesagt, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Er hat auch gesagt, das ist kein Problem. Wenn du Nein sagst, ist auch okay. Solange du eine Unterkunft brauchst, kannst du gern bei mir bleiben. Wie lange hast du es dir durch den Kopf gehen lassen? Oh, bestimmt gute 2 Monate. Doch so lange? Mhm. Ja. Und hast du währenddessen bei ihm gewohnt? Mhm. Hast du mit ihm auch geschlafen während dieser Zeit? Nein. Nein? Hat er auch nicht von dir verlangt? Nein. Dann hast du dich dafür entschieden, das zu machen. Du machst es jetzt, hast du gerade am Anfang gesagt, ein halbes Jahr. Mhm. Aber du hast gerade am Anfang auch gesagt, du möchtest auch andere junge Mädchen warnen. Daraus schließe ich, dass es für dich alles nicht so rosig ist. Ja, ich sag mal so, ich habe schon oft gehört, dass einige sagen, es ist die Hölle. Also die Hölle, die rechts empfinde ich nicht. Ich habe Schlimmeres erlebt in meinem Leben. Mhm. Aber es ist auch nicht gerade das Schönste, was man sich vorstellen kann. Weil wenn man sich so vorstellt, da ist nur ein Mann, kommt bei dir an, sagen wir so um die 40. Mhm. hat noch seinen Ring am Finger, das heißt, man sieht, er ist verheiratet, hat vielleicht im Auto ein Bild hängen von seiner süßen Tochter oder seinem kleinen Sohn. Da denkt man sich auch, Wunder, was muss das für ein Mensch sein? Der hat Familie und sucht sich jetzt dich hier raus, nur um sein Vergnügen zu haben. Und ja, wie soll man sich da anders verhalten? Du musst dann da deine Show abziehen, freundlich sein und so tun, als würde es dir auch gefallen. Empfindest du, oder hast du empfunden, oder empfindest du vielleicht immer noch Ekel vor den Männern? Teilweise. Also es kommt ganz drauf an. Ich habe, ich sag mal so Stammkunden. Und da weiß ich, was abgeht. Da kann ich mich vorher schon drauf einstellen, weil ich oft das Auto schon kenne. Oder einige kommen auch zu Fuß. Und da weiß ich schon, was auf mich zukommt. Und wenn ich dann aber sehe, kommt jetzt jemand Neues, da weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Und ich gucke mir die Leute natürlich auch an. Du arbeitest in einem Bordell, ne? Nein. Nein, du arbeitest alleine für diesen Zuhälter? Hat er noch mehrere Frauen? Nein. Du bist die Einzige? Ja. Wie viel verdienst du bei dem? Also, ja, das kann man schlecht sagen. Je nachdem, was gemacht wird. Ich sag mal so, Standard kostet 300 Mark. Das sind von ihm festgelegte Preise. Ja. Wie viel bekommst du dann von diesem Mann? Davon erhalte ich 50 Mark. 50 das habe Mark. Ich aber mit ihm so festgelegt, weil ich mit Geld absolut nicht umgehen kann. Ist ja wenig, das heißt, 50 Mark nur. Ja, das heißt, wenn ich Sachen brauche wie Zigaretten, Kleidung oder so, das finanziert er mir. Und finanziert er von diesen 50 Mark. Bezahlt. Ah ja, finanziert er dir auch deine Wohnung? Ich wohne ja mit ihm gemeinsam. Ach, immer noch? Und habt ihr mittlerweile auch ein sexuelles Verhältnis? Ich sag mal so ab und an, wenn es über uns kommt. So nach 1, 2, 3, 4 Bierchen. Kommt es über euch oder kommt es über ihn? Über uns. Das heißt, du möchtest das dann auch? Ja, also es ist nicht so, dass man total abstumpft. Liebst du diesen Mann? Bist du verliebt in den? Nein. Welche Warnung würdest du aussprechen wollen, jungen Mädchen gegenüber? Ja, ich möchte einfach nur sagen, Mädels, passt auf, weil das kann euch überall passieren, egal wo ihr wohnt, ob Stadt, ob Land. Und es passiert euch nicht mal nur in einer Disco oder so. Ich wurde auf offener Straße angesprochen. Wenn du die einzige Frau bist, die er als Prostituierte quasi hält, was hat er vorher gemacht? Oder was macht er? Er hatte vorher schon so ein, ab und an immer mal eine oder auch mal zwei. Er kommt aus dem Milieu. Hast du den Eindruck, dass du in einem Gefängnis sitzt? Nein. Könntest du von heute auf morgen sagen, ich möchte das nicht mehr, ich gehe? Na, so einfach ist es auch nicht. Also ich denke mal, da werde ich schon ein bisschen Konflikte kriegen, weil ich meine, er verdient gutes Geld an mir, ne? Hättest du Angst, auch vor körperlicher Gewalt, wenn du jetzt für dich entscheidest, ich gehe? Ja. Das ist ja schon schlimm, ne? Das ist ja schon... Ich meine, was er nicht weiß, ich weiß mich zu wehren. Ich habe mittlerweile meine, in Anführungsstrichen, Freunde auch, die mir in dem Falle zur Seite stehen würden. Und selbst wenn ich alleine wäre, wüsste ich mich zur Wehr zu setzen. Nun hast du gerade erzählt, wie dir so teilweise zumute ist, wenn die Freier oder die Kunden, ich weiß nicht, wie du die Männer nennst. Die Kunden, wenn die Kunden zu dir kommen. So als Ganzes bewertet, würdest du sagen, dass du eigentlich diese Arbeit abstoßend findest? An und für sich schon. Nur es hat auch auf eine gewisse Art und Weise einen positiven Nebeneffekt. Nämlich? Abgesehen von dem Geld? Nicht für meine Vorteile. Ich denke mal, dadurch sind auch so ein paar Mädchen vielleicht, und sei es nur eine Handvoll, geschützt vor Gewalttätern. Du meinst also, wenn es die Prostitution in diesem Sinne nicht gäbe, dann würden diese Männer... Dann würde das einfach mehr zu Verbrechen, dass wieder irgendwo ein Mädel gefunden wird im Straßengraben, halb abgeschlachtet. Das ist eine sehr ehrenwerte Einstellung. Aber ich sehe jetzt auch halt deine Situation und letztendlich deine Nöte. Ich habe hier, wenn du, ich weiß nicht, ob du diese Sendung ab und zu mal gesehen hast schon. Ja, also ziemlich häufig. Ja, wenn ich gerade am Arbeiten bin, dann gucke ich schon. Ja, ich habe hier so oft schon mit Prostituierten, mit Huren gesprochen. Mhm. Und ich sage immer, ich respektiere das, wenn erwachsene Frauen sagen, das ist mein Beruf, da gibt es nichts an Naserümpfen. Und wenn die sagen, das mache ich gerne und ich kann das trennen zwischen privat und so. Okay, gebongt. Ja, beim Erwachsenen ist es auch was anderes. So, ne? Ich bin aber immer ganz, ganz skeptisch und auch aufmerksam, wenn eine Frau sagt, es ist eigentlich nicht mein Ding, ich füge mir Schaden dazu. Und vor allen Dingen, wenn jemand so jung noch ist wie du. Und deshalb finde ich es eigentlich schlimm, dass du das dass machst oder machen musst, Jana. Weil ja, letztendlich wirst du, wenn du so da rangehst und du bist ja eben noch so jung, du wirst einen Schaden für deinen Leben davon tragen, was deine Seele betrifft. Ja, zumal, wenn ich nun von heute auf morgen wirklich gehen würde, ich hätte eine bleibende Erinnerung. Ich könnte alles andere, könnte ich zwar nicht spurlos vergessen, aber ich könnte es größtenteils vergessen. Nur ich habe was, was ich jeden Tag sehen würde. Ich habe nämlich, bevor ich angefangen habe, das auszuüben, waren wir in der Tschechei und da habe ich mir die Brüste vergrößern lassen. Das auch noch. Aufgrund? Das war aber freiwillig, das war mein Wunsch. Wirklich? Warum? Weil ich vorher flach wie ein Brett war. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass du so in Not warst, auf der Straße gelebt hast. Das hat er mir finanziert. Ja, nein, lass mich fragen. Ja, nee, ist mir klar. Lass mich fragen, du warst auf der Straße, du warst in Not. Hat man da erstmal nicht andere Sorgen, als sich die Brüste vergrößern zu lassen? Ja, das kam ja auch erst etwas später dann. Mhm. Wo ich aus dem Gröbsten heraus war, wo ich wenigstens wieder ein Dach über dem Kopf hatte und so. Da habe ich dann mal wieder so etwas in den Vordergrund gerückt, was an und für sich unwichtig ist, was mir aber doch schon einiges bedeutet, weil darunter habe ich sehr gelitten. Ist es denn nicht doch so? Ich habe jetzt die leise Vermutung, dass er dich doch irgendwie so ein bisschen in die Richtung gedrängt hat, weil er einfach so mehr Kohle mit dir machen kann. Also ich habe zu ihm so ein gutes Verhältnis. Ich kann mit ihm auch eigentlich über fast alles quatschen. Und da ist eigentlich nicht so das Problem. Ich meine, wenn ich jetzt zu ihm sagen würde, du, ich brauche eine Auszeit. Er wäre der Erste, der sagen würde, weißt du was, hier hast du Geld, buch dir eine Reise, nimm dir dein Ticket, flieg irgendwo in die Sonne und komm wieder, wann du Lust hast. Hauptsache, du kommst wieder. So nach dem Motto. Mir wäre am wohlsten, wenn du jetzt sagen würdest, ich entscheide mich für eine Auszeit für immer. Weil so begibst du dich wieder in eine Abhängigkeit von ihm, wenn er die Reise auch noch wieder bezahlt und so. Ich finde, das Ziel sollte sein, den Ausstieg vorzubereiten, Jana. Gut, du hast jetzt deine Brüste vergrößern lassen, aber jeder Tag, jede Woche, jeden Monat, den du weiter in diesem Gewerbe arbeitest, wird zu deinem Schaden sein. Ich glaube es. Tja. Ist denn wenigstens die Operation richtig und gut gelungen? Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache, wenn man das in Polen oder im Ausland irgendwo machen lässt, da hört man die schlimmsten Horrorsachen. Nein, also das muss ich sagen. Ich sag mal so, meine Brüste sind wunderschön. Wenigstens das. Wenn ich auch sonst nicht zu meinem Körper stehe, aber das ist das schönste Körperteil, das ich besitze. Pass mal auf, Jana, ich möchte mal, dass du jetzt hier außerhalb der Öffentlichkeit noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, dem Peter, redest. Aha. Ist das angenommen von dir? Ja, klar. Ich möchte das nochmal unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Der Beruf der Hure in allen Ehren. Aber nur, wenn man es wirklich will und wenn man auch alt genug ist dafür. Mhm. Und du bist nicht alt genug und ich habe den großen Eindruck, dass du es eigentlich auch nicht willst. Und das ist Grund für mich zu sagen, ganz, ganz kategorisch zu sagen, hör auf, versuche so schnell wie möglich da rauszukommen. Sage ich dir jetzt so. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich an und ihr könnt ganz in Ruhe mal ein bisschen über Modelle spekulieren, was man tun kann. Domian, ich wollte dir noch sagen, ich hab dich echt lieb. Das ist aber sehr nett. Und mach weiter so. Und bleib so, wie du bist. Das ist aber sehr, sehr nett von dir. Schön, dass du angerufen hast. Hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1.41 Uhr und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. 1.41 Uhr und 31 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen. Mit der WDR-Telefon-Talkshow, hier fliegt eine Fliege. Mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht, das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema peinliche Vorlieben. Ich möchte mich mit euch unterhalten über eure peinlichen Vorlieben. So kleine Schweinereien vielleicht oder Skurrilitäten, was man so gerne macht. Es gibt ja Leute, die irgendwie die 10-mal durch die Wohnung laufen, bevor sie aus dem Haus gehen und alle Fenster vielleicht putzen müssen, bevor sie frühstücken oder ich weiß nicht was. Also jeder von uns hat, glaube ich, sowas. Morgen peinliche Vorlieben, heute Thema offen, Thema frei. Jörg, 33 Jahre alt, guten Morgen. Hi, Domian. Hallo Jörg. Dein Thema? Darf ich vorher was zu meiner Gesprächspartnerin sagen oder zu deiner Gesprächspartnerin, die vorher da war? Ja klar, natürlich. Ich glaube, die lässt sich total verarschen. Bitte? Die lässt sich total verarschen. Das Mädel lässt sich verarschen? Ja. Ja. Aber das sind halt Notsituationen von Frauen oder von jungen Frauen, die halt dann leider Gottes immer und immer wieder ausgenutzt werden. Also, ja gut, ich möchte mich jetzt nicht näher dazu holen, dann ist es schlecht. Gut, mein Problem ist einfach, ich bin solariumsüchtig. Was bist du? Solariumsüchtig? Ja, wir haben schon mal zusammen gesprochen. Wie spaßig, solariumsüchtig. Wir haben das schon mal zusammen... Das ist das schwarze Brett, was du da vorgehalten hast. Solariumsüchtig, wir haben uns unterhalten, ja. Ja. Ja, genau. Ist aber auch eine Weile her, ne? Richtig, ja. Ja. Und was ist der Anlass heute, dass du dich nochmal bei mir meldest? Ja, es gab mittlerweile üble Folgen. Inwiefern? Ich möchte es mal so umschreiben, dass ich mittlerweile ein paar dunkle Flecken auf Füße bekommen habe und dass diese aufgegangen sind. Und warst du beim Hautarzt? Ja. Und was sagt der Hautarzt? Ja, er war dann so freundlich und hat die dementsprechend eingeschickt und darf ich ehrlich sein? Ja, natürlich, warum nicht? Ich habe mich nachher nicht mehr hingetraut. Hier müssen wir nochmal sagen, das war super heftig, was du mir damals erzählt hast. Ich weiß gar nicht mehr genau die Anzahl, aber du hast fast jeden Tag warst du auf dem Solarium, ne? Ja, so 3 Stunden. Jeden locker. Tag, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als du angerufen hast. Jeden Tag 3 Stunden auf dem Solarium. Das ist ja, wie lange Zeitraum hast du das gemacht? 12 Jahre. Das ist unglaublich. Also es ist eigentlich unglaublich, dass ein Mensch das überhaupt überlebt. Ja, guck mich an. So, jetzt warst du im Hautarzt, weil du braune Flecken hast. Wenn man die braunen Flecken überhaupt noch als braune Flecken identifiziert, die müssen ja rabenschwarz sein, ne, dass die sich absetzen können von deiner sehr braunen Haut. Wir waren unter den Füßen. Ach so. Wann warst du jetzt genau beim Hautarzt? Vor 6 Wochen. Und du traust dich nicht, wieder hinzugehen, um das Ergebnis zu erfragen? Das ist korrekt. Und der Hautarzt ruft dich auch nicht an? Gott sei Dank nicht. Das könnte ja eventuell ein gutes Zeichen sein. Ich hoffe ja, dass dieser Arzt dich anrufen würde, das falls... Das könnte ja auch ein schlechtes Zeichen sein und dann würde es mir sehr schlecht gehen. Mhm. Kennst du diesen Hautarzt oder ist es ein ganz fremder Arzt? Es waren mehrere, 3. Ach, du warst bei 3 Hautärzten? Ja. Warum? Der erste, ich sag mal so, ein Bankurfuscher. So halte ich ihn dafür, weil... ein bisschen Salbchen hier, ein bisschen Salbchen da und da tat sich nichts. Mhm. Und die anderen haben es wirklich ernst genommen und das fand ich auch korrekt. Also haben jetzt beide etwas rausgeschnitten und eingeschickt zur Untersuchung? Ja. Und bei beiden, wieso bist du dann noch zu dem dritten gegangen, wenn du schon einen guten Eindruck von dem zweiten hattest? Der erste hat gar nichts gemacht. Der hat einfach nur Salbe drauf geschickt. Ja, der erste, aber du warst ja bei 3, hast du gerade gesagt? Richtig, und die folgenden beiden, die haben dann Hautuntersuchungen genommen. Mhm. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen. So, und meine Frage war, warum du zu dem dritten gegangen bist, nachdem du einen guten Eindruck von dem zweiten hattest? Angst? Mhm. Also, es liegen zwei... Ich sage es mal ganz offen und ehrlich. Ja, ich merke schon, dass du dich da sträubst irgendwie. Es gibt Leute, die haben, ich sag mal, ein Schokoladenproblem, die haben ein Alkoholproblem oder ein Haschischproblem oder was weiß ich. Du hast ein Solariumsproblem, ist mir schon klar, wenn man sowas macht. Das ist eine Sucht, wenn eine Sucht ist. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann liege ich einfach unter dem Brenner. Und das dauert dann 3 Stunden. Mhm. Was ich machst? Einfach noch einen Trocken durch. Was machst du nochmal vom Beruf? kaufe HiFi, TV, Video so. Und Computer und sowas. Ja. Mhm. Nachdem du jetzt bei den Ärzten warst und du da auch etwas entdeckt hast an deinen etwas helleren Fußsohlen, gehst du weiterhin auf die Sonnenbank? Die sind nicht heller geworden, die sind dunkler geworden. Die sind dunkler geworden? Ja. Die Fußsohlen, warum? Weil sie schwarz geworden sind. Gehst du weiter auf die Sonnenbank auch? Ich habe sie mittlerweile verbunden und dann, ja gut, ich komme nicht vom Weg. Du gehst also weiter auf die Sonnenbank? Ich lieg gerade drunter. Ich höre auch so ein Geräusch her. Ja. Das ist ja absurd. Das ist ja krass. Das ist ja völlig heftig. Jörg, mir fehlen die Worte. Was soll ich dir jetzt sagen? Was erwartest du, was ich dir jetzt sage? Ich sage dir natürlich, geh so schnell wie möglich zu diesen Ärzten, Mensch. Und rede mit einem Psychologen. Das ist ja nun ein doppeltes großes Problem bei dir. Das Problem ist einfach im Endeffekt, mir kann kein Psychologe etwas sagen. Das ist ja völlig verrückt. Der Mann liegt jetzt auf der Sonnenbank und ruft mich von der Sonnenbank aus an. Ja, klar. Wo steht denn deine Sonnenbank? Gerade direkt bildlich vor mir und... Wo steht denn deine Sonnenbank? Im Wohnzimmer? Ja, klar. Ehrlich, im Wohnzimmer? Ja, und anstatt deinen Kirsch nebenan würde ich dir auch gerne morgen schicken. Den kannst du oben draufstellen. Ja. Also pass mal auf, ich schlage dir vor, dass du mal jetzt ganz dringend und ganz schnell mit meinem Psychologen redest. So, das ist der eine Vorschlag. Und das andere ist der dringende Appell, diese Woche noch zum Arzt zu gehen. Zu diesen Ärzten oder zumindest da anzurufen. Morgen. Wenn du eine schwere... Im Endeffekt, was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Ja, das ist doch völliger Quatsch. Wenn du jetzt wirklich ein Melanom hast, also eine Hautkrebserkrankung, ist jeder Tag wichtig, wo du behandelt wirst, wo etwas geschieht. Gut, was reden wir da? Eine andere Frage auf. Moment. Das klingelt das andere Handy, von der Telefon. Ja, hab ich schon da ausgemacht, ist okay. Was wolltest du sagen? Ein anderer Aspekt noch? Ja, warum? Ist das so? Und das ist mein Problem. Ja, deswegen musst du auch psychologische Hilfe haben. Weil wenn das so läuft, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist das eine hochgradige seelische Störung auch, die da einher mitgeht. Wir beenden jetzt das Gespräch, Jörg. Und du bleibst bitte griffbereit am Telefon. Und der Peter ruft dich gleich wieder an. In Ordnung, wenn er mit Jana fertig ist, ruft er dich an. Von Herzen alles Gute und viel Glück und ich hoffe, dass das Ergebnis relativ gut ist oder gut ist. Jetzt gehe ich erstmal an das andere Telefon. Ja, ich weiß nicht, warum die anrufen, aber ja. Müssen irgendwelche Kranke sein. Also leg auf, wir rufen gleich wieder an. Alles Gute. Okay. Auf Wiedersehen. Hallo, tschüss. Das ist heftig. Das ist ja wirklich heftig. Heike, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hi Domian. Hallo Heike. Warum rufst du an? Wegen meiner Beziehung. Wegen deiner Beziehung? Ja. Was ist denn da los? Ich bin jetzt seit circa 3 Monaten mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und wir haben uns eigentlich relativ oft gesehen in den Wochen. Mhm. Wohnt er auch in deinem Ort, in deiner Stadt? Nein. Nein? Nein. Wie weit entfernt? Eine halbe Stunde ungefähr. Naja, geht ja noch. Nur mittlerweile hat er innerhalb 2,5 Monaten 3-mal Schluss gemacht. Wie? In 3-mal Schluss gemacht in den 3 Monaten, in denen ihr zusammen seid? Ja. Mhm. Dazu muss ich sagen, er ist 13,5 Jahre älter als ich. Mhm. Viel, ne? Ja. 31. Ja. Mhm. Er hat mir schon 4-mal einen Heiratsantrag gemacht. Achso, 3-mal Schluss gemacht, 4-mal einen Heiratsantrag. Er ist so ein bisschen Banane, oder? Wenn ich das mal so sagen darf. Darfst du, ja. Nur mittlerweile fängt er an, mich anzulügen. Mhm. Er verspricht Sachen, die er nicht hält. Und mittlerweile weiß ich nicht, was ich noch für unsere Beziehung machen soll. Wie empfindest du denn für ihn? Ich empfinde sehr viel für ihn. Also er besteht, also mein ganzes Leben besteht nur aus ihm. Mhm. Aber wieso hat er denn beispielsweise so oft Schluss machen wollen? Er meinte zu mir, dass ich ihm zu viel Liebe gebe, die er mir nicht erwidern kann. Aber dennoch wollte er dich immer wieder heiraten? Ja. Wie passt das zusammen? Erklär es mir. Ich weiß es selber nicht genau. Ich kann dir nur sagen, was er zu mir gesagt hat. Mhm. Und er meinte zu mir, dass er von seinen Ex-Freundinnen schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Und dass er halt meinte, dass er erst dieses Vertrauen gegenüber Frauen wieder braucht. Und dass er deswegen seine Liebe nicht so offenbaren kann. Ja. Aber wieso stellt er dir dann Heiratsanträge ständig? Ich weiß es nicht. Weißt du, es klingt mir sehr seltsam. Und ich finde, wenn jemand 31 Jahre alt ist und mit einem 18-jährigen Mädel zusammen ist, okay, das kann ja okay sein. Und das, wenn die Liebe da ist, kann das ja auch funktionieren. Aber man trägt als Älterer schon ein bisschen mehr Verantwortung und beballert den jüngeren Partner nicht ständig mit allen Gefühlsausbrüchen, die man so hat. Und wenn der in 3 Monaten schon so ein Theater hingelegt hat, wäre ich da an deiner Stelle äußerst, äußerst vorsichtig, Heike. Mhm. Äußerst vorsichtig. Man macht das nicht. Man sagt nicht dreimal, ich mache jetzt Schluss und stelle gleichzeitig 4 Heiratsanträge. Das ist doch völlig albern. Das machen ja nicht mal ganz junge Leute. Natürlich nicht. Ich wäre an deiner Stelle wirklich äußerst vorsichtig und würde vielleicht sogar erstmal ein bisschen auf Distanz gehen, um mal herauszufinden, was überhaupt mit dem los ist, was den so treibt. Weißt du ein bisschen Näheres über den, wie der vorher gelebt hat, ob der Beziehungen hatte, wie lange die gehalten haben und so weiter? Ja, ich weiß, dass er vor mir eine Beziehung hatte, für die er rein gar nichts empfunden hat. Mhm. Der hat aber auch nicht länger als 1 Monat gehalten. Mhm. Hatte der überhaupt schon mal eine lange Beziehung? Ja, hatte er. Wie lang? Die war über 4 Jahre. Mhm. Mhm. Ich würde mich an deiner Stelle überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Überhaupt nicht. Mhm. Und eher ein bisschen auf Distanz gehen, wenn der dich nämlich wirklich lieb hat. Ja. Dann wird er dich auch so nehmen, wie du bist. Und wird dir auch nicht irgendwelchen Druck in welcher Richtung auch immer machen. Ich glaube, das ist das Allerbeste. Lass dich bloß nicht verrückt machen mit irgendwelchen Aktionen, die er startet. Das ist jetzt sehr schwierig. Weiter kann ich ja gar nichts zu sagen. Das macht mich nur sehr stutzig, was du erzählt hast. Ja, ist klar. Meine Mutter rät mir, mich ganz von ihm zu trennen. Mhm. Was mir Freunde und mein Bruder auch raten. Mhm. Die kennen ihn etwas näher? Ja. Mhm. Also wenn er bei mir ist, dann sind die meist auch da. Mhm. Und die kriegen halt eigentlich alles mit. Mhm. Muss man ja auch ernst nehmen, ne? Obwohl, wo die Liebe hinfällt, da hilft manchmal auch kein kluges Reden. Nee, also das ist bei uns in der Familie mit dem Alter sowieso schon immer gewesen. Ja, da gibt es immer große Altersunterschiede. Ja, meine Eltern waren auch 14 Jahre auseinander. Mhm. Gut, da will ich mich auch gar nicht erst festbeißen mit dem Altersunterschied. Wenn das sonst gut klappen würde, ist dem ja auch gar nichts, ist da gar nichts einzuwenden. Geh mal einen Gang runter, Heike. Mhm. Versuch mal ein bisschen mehr auf Distanz zu gehen. Und beobachte mal die ganze Situation. Ich glaube, das ist das Klügste, was du erstmal machen kannst. Wenn du schon den Schritt nicht hinkriegst, du sagst, du liebst ihn so sehr, dass du nicht sagst, ich trenne mich jetzt von dem. Aber sieh den. Das könnte ich nicht. Nee, sieh den wirklich ganz streng, mit sehr strengem Auge. Und denk auch immer, das ist ein 31-jähriger Mann, der muss sich auch ein bisschen ordentlich und fair verhalten. Vor allen Dingen auch an so viel jüngere Menschen gegenüber. Hm? Ja. Toi, toi, toi. Okay, alles Gute. Noch ein Autogramm von dir. Ach ihr Lieben, rufst du denn bitte morgen auch diese Nummer an? Dann haben wir nicht so viel Action im Hintergrund. Okay, okay. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Petra, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Petra. Ist ja toll, dass das noch klappt. Ja. Ich habe eigentlich eher ein schlichtes Thema, aber ein erfreuliches. Na, ich höre. Ich gehe wieder zur Schule. Du gehst wieder zur Schule mit 46 Jahren. Nee, mit 43 Jahren. Oh. Ja, fast knapp. Knapp werde ich gerade erst noch, aber ist ja egal. Auf jeden Fall jenseits der 40. Was für eine Schule ist das? Das ist eine Abendschule. Ich gehe ins Abendgymnasium Und gut, ich wusste zwar immer, dass es das gibt, aber man hat das so weit weggepackt. Mhm. Und ich habe mir nie gedacht, dass das eine Möglichkeit für mich ist. Also du hast mittlere Reife, die hast du von früher? Ja. Ja. Und bist du berufstätig auch oder hast du eine Familie? Ja, ich jobbe im, nee, das habe ich nicht, aber ich jobbe im Büro. Das heißt, du bist den ganzen Tag bist du in Aktion, arbeitsmäßig? Richtig. Und gehst abends aufs Gymnasium? Fast alle übrigens auf der Schule und gehe dann halt abends nochmal 4 Stunden Schulbank dran. Ja. Und wann machst du Hausaufgaben? Nachts. Statt Domian gucken, das kann ich halt selten. Und am Wochenende. Und ansonsten muss man halt in der Schule gut aufpassen, damit man halt das nicht die Informationen verpennt. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich mache es jetzt seit, lass mich mal überlegen, 1,5 Jahren. 1,5 Jahre, das heißt, so lange dauert es dann gar nicht mehr. Nee, ich muss noch ein Jahr und dann, so Gott will, habe ich es Abi. Also ich will dir mal sagen, ich habe vor Leuten, die so etwas machen, allerhöchsten Respekt. Denn das weißt du, das ist gar nicht so wild. Doch, das ist doch mal immer. Ja, das ist doch wild. Wenn man den ganzen so Tag. Toll! Wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat. Ja, stimmt. Viele kommen dann völlig erschossen nach Hause, legen die Beine hoch und gucken Fernsehen oder weiß ich was. Und dann sich nochmal auf die Schulbank zu setzen und sich mit Geschichte, Mathematik, Physik und weiß ich was zu beschäftigen. Das ist schon eine tolle Leistung, wenn man dann hinterher dann auch das Abitur in der Hand hat. Es gibt auch Phasen, wo es einem schwerfällt, abends dann noch hinzukommen. Wenn man dann nicht so ganz gesund ist, wenn man Heuschnupfen hat oder irgendwas hat. Und dann die Wochenende zu opfern, zu lernen. Knallt mit Lernen. Eben, ganz schön. Genau. Aber auf der anderen Seite, die ersten Wochen waren schlimm. Ja. Aber dann ist es so ein tolles Gefühl. Du lernst Sachen kennen, von denen du überhaupt nicht geglaubt hast, dass sie dich interessieren könnten. Was ist dein Ziel? Was möchtest du danach machen, wenn du das Abitur... Und was möchtest du studieren? Ich weiß es noch nicht. Im Moment, ich habe ja noch ein Jahr. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich noch so viele neue Themen und so viele Interessensgebiete plötzlich überhaupt erst kennenlerne, dass ich mich da noch gar nicht entscheiden kann. Aber vielleicht Psychologie oder Philosophie, irgendwas mit P. Wie kam denn überhaupt die Entscheidung jetzt im hohen Alter von 43 oder damals 41 nochmal die Schule? Ein bisschen Zufall, also es war so aus einer depressiven Stimmung und ein bisschen Midlife Crisis und das, was viele deiner Zuschauer und Zuhörer halt auch haben, ein bisschen problematisch war meine Situation und da habe ich mich halt rausgerettet mit 40. Ich musste dich halt selber entscheiden, ob du depressiv bleiben willst. Oder was unternehmen. Ich kann nur gratulieren. Ich kann gratulieren zu dieser Tatkraft, die du auch hast. Ne? Jetzt haben wir so ganz normal. Auch durch die Schule dann. Ja, du baust dich auf und wir stecken uns auch gegenseitig ein bisschen an. Und allen, die jetzt zuhören, denen es nicht so gut geht, möchte ich nur sagen, versucht es mal. Man kann da reinriechen und man kann sich das mal anschauen. Das lohnt sich. Ganz genau. Also, ich wünsche einen erfolgreichen Abschluss in 1,5 Jahren und dann natürlich auch einen tollen Studienbeginn, was auch immer du studieren wirst. Ich danke dir. Alles Gute, Petra. Ja, danke. Ciao. Ciao. In der Technik heute Nacht Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema, wie bereits angekündigt, peinliche Vorlieben. Ich möchte mich mit euch unterhalten über eure kleinen Schmankerln, die ihr so gerne macht. Peinliche Vorlieben. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Unter der bekannten Telefonnummer um 1 sind wir hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao. Bis morgen.